Centum decem. Ordo. Ordo. Ordinis. Die Ordnung. Die Reihenfolge. Maskulin. The order. Ordinare. Ordnen. Ordinarius. Ordinaria. Ordinarium. Ordentlich, regelmäßig. Ordinary. Extraordinarius. Extraordinaria. Extraordinarium. Außerordentlich. Extraordinary. Norma. Normae. Die Richtschnur, die Regel. The norm. Genus. Generis, neutrum. Die Gattung, die Klasse, die Art, allgemein. Species. Speciei. Feminin. Die Gattung, die Art, das Einzelne. Speziell. Das ist davon abgeleitet. Specimen. Specimenis. Specimen. Specimenis. Neutrum. Das Kennzeichen, das Muster. Das Specimen. Disponere. Dispono. Disposui. Einteilen, ordnen. Die einzelnen Teile. Ordnen. To dispose. Disposition. Disposui. Dispositum. Also mal von. Disponere. Dispono. Disposui. Dispositum. Einteilen. Componere, componere. Richtig zusammensetzen zum Ganzen. To compose. Digere. Digere. Digere. Digessi, digesto. Einteilen, ordnen. To digest. Conserve, conservo, conservui, concertum, zusammenfügen, rein, serren, versehen, abgeleitet. Series. Ah, Seriei. Feminin, die Reihe. Series. Sergei. Servo, servi, certo. Serious. In serve. In serve. Hineinfügen. Einrein. Ah, schön. Certum, insert. Insertum. Den Kips. Dein Kips. Feminin. Nacheinander. Den Kips. We kiss him. We kiss him. We kiss him. Gegenseitig, andererseits. In Wickham. Abwechselnd, wechselweise. In Wickham. Nur kurze Vokale. Turbare, turbare. In Ordnung, in Unordnung bringen. Turbare. Verwurschteln. Turba. Turbe, Verwirrung, Unordnung. Perturbare, ganz verwirren, stören. Perturbatio, perturbationis, die Verwirrung, die Unordnung. Finis.